Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Abschließend die Zeit, es ist 23.05 Uhr. Zur Verkehrslage. Die A93 Hof Richtung Weiden ist zwischen dem Dreieck Hof Franken und Hof Ost wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt über die U2. Soweit der Service. Bayern 2 Nachtmix mit Sabine Gietzelt. Willkommen zum Nachtmix mit einer Stunde über eine Band, die mit Raffinesse und Experimentierfreude, aber ohne großes Theater, inmitten der Punkzeit auf sich aufmerksam machte, ohne in diese Kategorie so richtig zu passen. Es geht um die englische Band Wire, eine sehr spezielle Band, die unverkennbar und trotzdem immer anders klingt. Am Mikrofon begrüßt sie Sabine Gietzelt und wir fangen an, wie auch Wire angefangen haben. Mit ihrer ersten Platte, die bis heute als Meisterwerk gilt. Pink Flag, erschienen in einem grauen englischen Dezember 1977. Wild und ahnungslos, wie noch viele andere 1977 waren sie, aber intuitiv machten sie alles richtig, die vier von der Art School. Wire brachten auf ihrer ersten Platte 21 Songs in 36 Minuten unter. Sie brachen die Songs einfach ab, wenn alles gesagt war, rationalisierten Refrains weg, aber alles, was ein gutes Stück ausmachte, war in knappster Form da. Griffig und catchy. Manche Songs brauchten eben nur eine halbe Minute, um alles zu sagen. Steve Albini bezeichnete viele Jahre später dieses Album Pink Flag als die perfekte Platte. Und auf vielen Listen der Greatest Albums Ever ist Pink Flag zu finden. So wie übrigens auch die folgenden beiden Alben von Wire. I'm not afraid to die. Reuters, vom Pink Flag Album benannt nach der größten internationalen Nachrichtenagentur damals. Der Korrespondent bringt schlechte Nachrichten, Unruhe an den Grenzen, Nahrungsmittelknappheit, Gewalt, Feuer, Schießereien. Looting, Burning, Rape. So bedrohlich wie dieser Song beginnt, das konnte nichts Gutes bedeuten. Mit 3 Minuten das längste auf Pink Flag. Aber wie gesagt, mit Erwartungshaltungen kommt man bei Wire nicht weit. Die Band zeigt von Anfang an, wie unberechenbar ihr Sound sein würde. Und das blieb so, wenn auch nicht so deutlich erkennbar wie auf ihren ersten 3 legendären Alben. Wire hatten Pink Flag in einem Zustand geistiger Unzurechnungsfähigkeit und kompletter Ahnungslosigkeit aufgenommen, wie mir Colin Newman und Graham Lewis mal erzählt haben. Von wegen genial. Eigentlich konnte keiner von ihnen irgendein Instrument richtig spielen. Man hatte nur das gelernt, was für den jeweiligen Song nötig war. Es war schließlich 1977. Nur Colin Newman, auch er, anfangs unbeleckt, was Gitarrespielen anging, konnte inzwischen schon ein bisschen mehr. When we started, that necessarily interested in musical directness. I think there was limited means in terms of the fact that actually the only person that could actually play their instrument was me. And in the early days, I didn't actually play the guitar live, so everybody was still learning. But because the pieces were very simple, it meant that people only had to learn how to do that. They didn't have to learn how to do everything. And that's a very good lesson for how to do any kind of art. Impossible. Three Girl Rumba. Der englischen Band Elastica wurde viele Jahre später, 1995, der Vorwurf gemacht, dass sie Wires' Three Girl Rumba für ihren eigenen Hit Connection ein bisschen zu sehr geplündert hatten. Man einigte sich in finanzieller Hinsicht. One, two, X, yo! So you're in a mag, kissing a man. So you're in a mag, kissing a man. So you're in a mag, kissing a man. So you're in a mag, kissing a man. So you're in a mag, kissing a man. So you're in a mag, kissing a man. Smoking a fag. Wire gründen sich 1976. Zunächst sind sie zu fünft, aber schnell steht die endgültige Bandbesetzung fest. Es sind die vier Kunststudenten, der Sänger und Gitarrist Colin Newman, Bruce Gilbert, Gitarre, Graham Lewis am Bass und Robert Gotobed, der eigentlich Robert Gray heißt, am Schlagzeug. Newman schreibt die meisten Songs und die werden baldmöglichst aufgenommen. Die Herren sind schnell gelangweilt von ihren Songs und sie wollen Neues machen. Nach Pink Flag von 1977 erscheint 1978 schon das nächste Album, Chairs Missing. Und Wire haben diesmal auch schon ein bisschen mehr Ahnung. Practice makes perfect. This course was unplanned, 'cause you see up in my bedroom I've got Sarah Burnham's hand. Never for money. Auf Chairs Missing hören wir noch mehr, dass Wire auch Popsongs können. Der frühere Minimalismus, das Konzentrat eines typischen, kargen Wire-Songs, wird ein wenig aufgehübscht. Die Stücke sind länger, detailfreudiger und Synthesizer-lastiger. Die spielt Produzent Mike Thorn, nicht die Band. Synthesizer sind absolut nicht angesagt damals. Aber Wire wollen ganz bewusst progressive klingen und ambient. Man hört auch Flöte und Klavier darf auch sein. Der Vergleich mit den frühen Pink Floyd mit Syd Barrett fällt. Pink Floyd und das in Zeiten von Punk. Was Wire aber dann daraus machen, das hören wir auf ein paar Stücken auf Chairs Missing. Map Ref 41 Degrees North, 93 Degrees West wurde ein paar Jahre später von My Bloody Valentine gecovert. Wire selbst betrachteten sich nie als Punkband. Nicht alle Fans haben das auch so gesehen, aber alle konnten sich, wie vorher auf Pink Flag, auch auf Chairs Missing einigen. Und Kracher wie I Am The Fly in the Ointment hatten auch den Biss der frühen Stücke. We'll be right back. Ich bin die Fliege im Cremetopf. Absurd, nicht in der Suppe. Newmans Texte sind etwas anders, oft bissig, gern düster, manchmal auch nicht so einfach nachzuvollziehen. Das Album Chairs Missing erscheint im Sommer 1978 im August. Dabei war die vorige Platte gerade erst 8 Monate vorher rausgekommen. No blind spots in the leopard's eyes. Can only help to jeopardize the lives of lambs that shepherd cries. An afterlife for a silver fish, eternal dust, less ticklish than the clean room a house guest wears. He lies on his side as he tries to. A serpentine minor, a roof falls, an underliner of leaf structure, the egg timer. Welche Band traut sich 1978 schon, einen Kanon in einen Song zu packen? Auf Chairs Missing wird inzwischen etwas mehr mit den Möglichkeiten im Studio gespielt und auf ihrem dritten Album, 154, das auch nur ein Jahr später erscheint, reizen Wire das noch weiter aus. 154, das soll die Anzahl der Gigs gewesen sein, die Wire bis dahin gespielt hatten, heißt es. Wir hören Melodien, Songs und Produzent Mike Thorne ist auch wieder mit im Boot. If you did sing, as if someone Drei Alben in drei Jahren mit einem Sound, der Post-Punk und New Wave beeinflussen wird und nach dem später noch viele Bands klingen. Jede Menge amerikanische Hardcore-Bands, Minutemen, Minor Threat zum Beispiel, zitieren Wire als Einfluss. Helmet, The Cure, Die Feelies, Block Party, Low, Sonic Youth, R.E.M., Guided by Voices und Big Black und andere. Manche Musikfans und Kritiker hören auch einen Einfluss von Wire in der Musik von Oasis und Arcade Fire. Na gut, bei diesen vielen so verschiedenen musikalischen Schwerpunkten müssen Wire wirklich eine der innovativsten Bands ihrer Zeit gewesen sein. Von Dissonant und Punk bis hin zu Minimalismus, Elektronik und Pop. Scoping the future, are you scouting the trail? Are you opening the door? Are you female or male? Are you groomed for success? Are you expecting to fail? Are you digging in deep? Do you intend to prevail? Hiding your tail. facing extinction. Are you under for sale? A 360 first class degree deal. Are you primed? Are you ready? Reinventing the wheel. '79, nach dem dritten großen Album im Superplattenpack, ist nicht nur Atempause für Wire. Die Bandmitglieder widmen sich erstmal anderen eigenen Projekten. Und zwar vor allem solchen, in denen das Studio eine noch größere Rolle spielt, als dies bislang der Fall war. Die Musik, die nun entsteht, ist Lichtjahre von den Anfängen von Wire entfernt, die ja noch gar nicht so lange zurückliegen. Dome ist das neue Projekt von Bruce Gilbert und Graham Lewis. Duet MO sind Bruce Gilbert, Graham Lewis und Daniel Miller, der Labelchef von Mute, auf dem Wire auch ihre Platten veröffentlichen. He Said, das ist nur Graham Lewis. AC Marias sind Bruce Gilbert und Angela Conway. Colin Newman lebt inzwischen in Belgien und macht ebenfalls Musik, die in keinster Weise an Wire erinnert. Gemeinsam mit seiner Partnerin Malka Spiegel spielt er in eigenen Projekten. Später gründen sie gemeinsam das Label Swim. 1986 erscheint mit Commercial Suicide ein Soloalbum von Colin Newman. Aber ausgerechnet, als 1991 Techno heftig daran hämmert, die Welt der Musik einschneidend zu verändern, da kommen Wire wieder und versuchen es in diesen schweren Zeiten für Rockmusik mit deutlich tanzbarerem Sound. Aber nur wenige der Wire-Fans werden wirklich warm damit. Are you low? How's the trim? Do you rotate any or spin? Are you game? What's the trim? You vibrate, bounce, or tick. What's your touch? Are you correct? Do you beat or bend or stretch? We're milling through the grinder, grinding through the mill. If this is not an exercise, could it be a... drill? We'll be right back. matter with you? What's it for? You're out of line, shape or form. How's the price? What do you cost? Your value, profit or loss? How's the skull? Does it fit? Is your mind free, empty or spick? We're milling through the grinder, we're grinding through the mill. If this is not an exercise, could it be a... drill? Drill, drill, drill. Drill, drill, drill. Drill, drill, drill. Drill, drill, drill. Drill, drill, drill. Drill, drill, drill. Drill, drill, drill. Drill, drill, drill. Drill, drill, drill. Drill, drill, drill. Drill, drill, drill. Drill, drill, drill. The Drill ist eigentlich eine EP, dauert aber so lang wie ein Album. Und es ist mal wieder was Neues. Robert Gotobed hat die Band 1990 verlassen, kommt 1999 aber unter seinem richtigen Namen Robert Gray wieder zurück. In seiner Abwesenheit hatten sich Wire, W-I-R, ohne E geschrieben. Und auf Tour gehen sie nun auch wieder. Die Konzerte sind erstaunlicherweise immer noch großartig. Rid yourself of superstitions. Deploy a mask, get night-tight vision. Safety off, get in position. A mother's guilt, a daughter's pain. Take the blame. A day of pain, of push and shove. A hidden strength in velvet gloves. of love. The search is on in southern seas. To find the healing red bark trees. To find the healing red bark trees. To find the healing red bark trees. To find the healing red bark trees. To find the healing red bark trees. Tatsächlich werden Wire später wieder viel, viel besser und klingen fast so gut wie in früheren Zeiten, wenn auch ein bisschen anders. Bruce Gilbert verschwindet immer mal wieder, kommt aber auch wieder zurück, seit 2004 allerdings nicht mehr. Er widmet sich eher experimenteller, elektronischer Musik, Soundinstallationen und komponiert Musik für künstlerische Projekte. 2011 stößt ein neuer zu Wire, Matt Sims, senkt den Altersdurchschnitt der drei verbliebenen Recken erheblich. Und weiter geht es mit Veröffentlichungen, unermüdlich, wenn auch jetzt eher im 2-3-Jahre-Turnus. Konzerte sind selten, aber waren bislang immer wieder sehenswert. Möge es noch lange so bleiben. You're the wizard of war. Let me go. Corruption in rancid decay. Iced but impressed, now idly undressed. Trust once shared is beyond repair. Ledges sound hollow, which promise tomorrows. They float to the floor, forming lakes of dead skin. New broom is coming, I hear it close humming. So near and so loud, drowning out my last words. Drowning out my last words. Drowning out my last words. Drowning out my last words. Wire zwischen Punk, Pop, Pink Flag und Pink Floyd. Die Sendung können Sie in der ARD Audiothek, so wie viele andere Nachtmixe auch, ein Jahr lang immer wieder hören. Und die Playlist zur Sendung und Infos zum Nachtmix gibt es auf der Nachtmix-Seite unter bayern2.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabine Gietzelt. Green Jungle. Zündfunk präsentiert The National am Sonntag, den 1. Oktober im Münchner Zenit. stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. Poesie, Pop, Pathos. The National, for the first few years, was hyper, like maybe too aware of not being one of the cool bands. The grief it gets me, the weird goodbyes. My car is creeping, I think it's dying. The National Live. Am Sonntag, den 1. Oktober, im Zenit in München. Präsentiert vom Zündfunk. Grenzenlos hören. Bayern 2. Nachrichten.